the wall, daring the billiard ball. To bait its own narrow trap, the young one finds the doorman quite good looking. He considered me a fag, 'cause he's the judge of all. A dozen bros that have been hung in love by the dads. Together all her cat calls, I play dead through every song ever tried to right those wrongs. That'll start a talk. Das war gerade Blake Mills, ein Musiker aus den USA, den ich bisher noch selbst gar nicht kannte, aber der jetzt gerade mit Hi Ho seine zweite Platte veröffentlicht. Er scheint ziemlich bekannt zu sein, hat immerhin Leute wie die Alabama Shakes, Conor Arbus oder auch Fiona Apple produziert und wird gerne mal eingeladen von Leuten wie Rick Rubin und auch Don Was als Studiomusiker bei deren Produktion. Und er startet schon auf der Bühne mit Leuten wie Neil Diamond, Julian Casablanca, Lucinda Williams oder auch Norah Jones. Also große Namen hier bei Blake Mills und seinem Album Hi Ho. Song gerade hieß Just Out of You. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von Dells. Da sind Mono dabei, Lily and Madeleine, Wild Birds and Peace Drums, die Flaming Lips und hier kommen Pitch Tuner. When we met first time, I still can't believe you asked me for a tape of my old band I played with that same night in Dresden. And then we had breakfast at my house. This is really happening to me. went on to brought many cars. But where we went, we made good new friends. Now and then, I wonder where we'd be if you hadn't asked me long time ago. Das waren Pitch Tuner mit dem Anniversary Song. Pitch Tuner, eine Band, die in Berlin ihre Heimat gefunden hat, bestehend aus Johannes Marx und dann noch Miki Yoshimura dabei. Johannes Marx kommt natürlich aus Deutschland. Miki Yoshimura, ihr könnt es vom Namen her schon denken, kommt aus Japan. Die beiden machen auch schon richtig lange Musik. 12 Jahre gibt es schon diese Bandgeschichte. Und neuestes Album heißt Ready to Go. Hat nicht mehr so ganz diese... sag ich mal, tollen Songs, wie man sie vielleicht von früheren Tracks kennt, von früheren Alben kennt, aber trotzdem immer noch natürlich wert, mal gehört zu werden. Pitch Tuner mit ihrem neuesten Album. Wir kommen nun zu unserem heiteren Songraten und fragen an euch, wen hören wir hier, wer wird gecovert und von welchem Album kommt das Original? Yeah. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das waren, tja, nicht die Beatles, sondern die Flaming Lips, die sich hier an das Album der Beatles heranwagen. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band wird hier komplett gecovert. Von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Song. Nicht alleine, sondern mit bekannten Leuten dabei. Gerade eben bei dem Track wurden die Flaming Lips unterstützt von My Morning Jacket, Fever the Ghost und Jay Maskis, dem Kopf von Dinosaur Jr. Und das Ganze nennt sich dann With a Little Help from My Fans. Ja, und die Freunde, die hier mit dabei sind bei den Flaming Lips, das ist so eine bekannte Geschichte, dass sie einfach Songs covern, sich Leute einladen, die da ein bisschen mithelfen und alle zusammen im Studio ganz, ganz viel Spaß haben bei den Drogen, die sie da nehmen und bei den Instrumenten, die sie da spielen. Das haben die Flaming Lips schon öfters gemacht, haben mal Pink Floyds Album The Dark Side of the Moon komplett gecovert vor 4 Jahren. Und jetzt, wie gesagt, hier vergehen sie sich an die Beatles, an den Beatles. Das ja, ist so eine zweischneidiges Schwert, wenn man sich an so emotional aufgeladener und auch natürlich Kultur- und Musik, historisch aufgeladener Musik bedient. Das klappt mal ganz gut, mal klappt es weniger gut. Ich habe ein paar Songs rausgesucht, die mir ganz gut gefallen. Und der nächste, da sind die Flaming Lips dabei, zusammen mit, haltet euch fest, Miley Cyrus, die alte Skandalnudel, und noch Moby. Und ihr Track heißt hier Lucy in the Sky with Diamonds. Flaming Lips machen hier so eine Bombast-Rock-Version aus alten Beatles-Klassikern. Lucy in the Sky with Diamonds. Hier die Flaming Lips unterstützt von Miley Cyrus und Moby. Das Ganze vom Album With a Little Help from My Fans. Die Fans, die Friends in diesem Fall, sind ja die eben genannten. Tegan and Sarah sind dabei, Foxygen, Ben Goldwasser, Juliana Borwick, Fantogram und noch so einige andere. Und das Ganze, was dort übrig bleibt nachher bei diesem Album, wird gespendet für eine Organisation, die sich ein bisschen um Tierschutz kümmert in Oklahoma City. Das ist die Heimatstadt von den Flaming Lips. Man darf sich fragen, dürfen die das? Was sagen Ringo oder auch Paul dazu? Und ja, mein Glück, dass sie nicht die besten Alben der Beatles hier gecovert haben. Für viele ist natürlich das Album hier Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band das Album der Beatles schlechthin aus dem Jahre 97. Ich sag euch, die Alben davor, Revolver, Rubber Soul oder auch Rubber Soul, waren doch um einiges besser als dieses etwas aufgeblasene Konzeptalbum von dieser Boyband aus Liverpool. Hier geht's weiter beim Sunday Service mit Wild Birds and Peace Drums. Long Ein Song von Wild Birds and Peace Drums. Das ist ein Duo aus dem schwedischen Göteborg, bestehend aus dem Ehepaar Mariam Valentin und Andreas Werlin. Die beiden machen Musik auch schon seit 2007, haben hier mit Rhythm ihr viertes Album veröffentlicht und vor kurzem erst war auch Mariam, die Dame hier im Bunde, mit einem Soloalbum vertreten. Mariam the Believer heißt das Ganze. Auch eine tolle Platte, ziemlich strange gemacht, aber auf jeden Fall gut. Und das Tolle hier bei Rhythm, bei diesem Album von Wild Birds and Peace Drums ist, dass es hier wirklich nur Stimme und Schlagzeug drauf gibt. Ab und zu mal ganz, ganz selten ein ganz zurückgezogener Basslauf, aber wirklich nur Schlagzeug und Gesang ansonsten. Und das ist extrem spannend gemacht, wie ich finde, eben ja schon gehört hier bei diesem Track The Offbeat. Und noch zweites Soundbeispiel für euch dabei, welches auch wirklich sehr, sehr hörenswert ist. Hier kommen Wild Birds and Peace Drums mit ihrem Mind Blues. I don't even know what to do. even know. I don't even know. Der Gesang, muss man zugeben, erinnert so ein bisschen an Tune Yards, an das, was man von Meryl Garbus kennt, aber ansonsten auf jeden Fall auch extrem gut gemacht hier. Der Mind Blues von Wild Birds and Peace Drums, der Song zu finden auf ihrem neuesten Album Rhythm, das Duo aus Göteborg. Wir hatten vorhin ja schon mal Musik von Geschwistern im Programm, und zwar mit The Magic Numbers. Auch die nächsten beiden sind Geschwister, und zwar Lily and Madeleine. Jurkiewicz heißen sie mit Nachnamen und haben ihr neuestes Album Fumes aufgenommen in Bloomington, Indiana, einer lebhaften Studentenstadt. Und das kann man auch ein bisschen raushören, das Lebhafte hier bei ihrem Album. Wir hören mal den Track Rabbit von Lily and Madeleine. Those cells, pull words from the air, and I'm filling with metal city. He said, if you're thirsty, lick the tears off my cheeks before they dry out. That's what you whispered to me, breathe. Puff, puff, pass, blow clouds in the sky, skeleton bones and flames in your eyes, see. Blah, blah, blah, will I see you again? I had the right laugh, there's no need to pretend. Let you live in my head. As the sun melts your face and drips in my palms. I spew my thoughts, you're eating my past. You said don't get too close, cause I am a killer. Aim for your heart so you won't get up. Projections, dreams, crystallized scenes. We brush it off cause it ain't what it seems. Blah, blah, blah, will I see you again? I had the right laugh, there's no need to pretend. There you live in my head. Den Sunday Service und eben gerade der Track You Live in My Head von Dells. Dells, das ist der englische Musiker Kieran Gallier. Musiker, eigentlich verkehrt, weil er ist eigentlich nur ein Sänger. Und wird schon seit längerer Zeit von einigen Leuten als die Zukunft des englischen Hip-Hops bezeichnet. Warum? Er hat 2011 sein Debütalbum Gob veröffentlicht, damals von Quest produziert und damals schon ziemlich hoch gelobt worden. Und jetzt gibt's das neueste Werk. Petals Have Fallen heißt das, davon auch der gerade eben gehörte Track. Und diese Platte ist so großartig, sie ist Album der Woche hier beim Sunday Service. Gerade bei dem Stück You Live in My Head hat das ein bisschen geklungen wie King Cruel. Also ganz leicht Hintergrund gesungen mit so einer düsteren, monotonen Stimme und das ziemlich gut gemacht irgendwie. Und auch der nächste Track kann sich hören lassen, Burning Beaches von Dells. I'm a tiger soul like me, Kalevi, and it's weighing heavy as we occupy unnecessary. Throw verbal darts straight through the heart, rip it apart, discard the pieces, hiding the scars. It won't last if we carry on like this. This fighting beneath the stars, release the tension of catharsis as we spin around in darkness. Watch the curtains open slowly as we go back to the start. Let's not blow it like a carpet, so she says. Don't be heartless, come to bed. Soak your problems in the bath and it will pass. But my gut's screaming otherwise as I synthesize all my feelings that I feel. Lost in the loop, hypnotized, treading on the wire. High in the sky, perspire. Skydiving in a whirlwind of fire. It transpires, she's a liar. Already saw in my dreams. Now reality's shown me things. What will it bring? You don't vanish when I sleep, cause I see you in my dreams on that late night dream. Swimming at the deep end, singing at moonrise, screaming as the sun falls. We're burning down. yearning, bathing in the flames. There's vultures circling the sky, the wind sings my name. The moon rises from the ocean, visions crystallize like I've had the Mandy platter. Colors dripping from my eyes. To my surprise, I heard my missus from a distance, and I run towards the sound. In the sand, I leave an imprint. I'm running on the spot, though I can't move. Image skewed, beneath the shrewd lies hidden truths and sneaky glue. No wind surfing on these sheets, tossing and turning, beaches are burning in my sleep. Apocalyptic view, what a morbid vision. And I've just seen my girlfriend kissing another brother with his face missing. Makes no sense in my brain, man, listen. I hear the snakes hissing. Snakes slithering grass I can't cut. When paranoia's lit in my heart, it slams shut. Swimming at the deep end, singing at moonrise, screaming as the sun falls. We're going down. Das war ein Track von Dells, Burning Beaches vom neuesten Album Petals Have Fallen, und gerade eben auch richtig schöne tiefe Bässe, die schon so Richtung Dub gingen, und dazu dieser teilweise zuckersüße Gesang, der aber auch Gänsehaut erzeugt. Von einer Gastsängerin, Rosie Lowe war das. Einige Gastsänger und Sängerinnen sind dabei bei Dells, aber er hat schon, ich sag mal, 90% der Vocals für sich gepachtet bei seinem neuesten, bei seinem zweiten Album Petals Have Fallen. Dells alias Kieran Gallier, sicherlich neben King Krule einer der spannendsten Hip-Hop aus England zurzeit, und die Zukunft des Hip-Hop ist hier sicherlich drauf zu hören. Deshalb auch Album der Woche, das Ganze beim Sunday Service. Der nächste Track ohne Gastsängerin oder Gastsänger, Pack of Wolves, und auch ziemlich gut hier von Dells. I miss out any details, CCing all my exes, cause they're filling up my inbox with their spam. I hope they get the plan, damn, get lost. Double space bar, made an error with you as I backspace to outer space, back to you. This message was left in my drafts, gathering digital dust. So I asked for your heart back. What I did was a dark act, can't detract from the truth, all that. I didn't hit your bright eye and blinded by light sight. Baby, don't cry, why? See life with a glass eye. When I had you, when I had your heart, when hand on your soul, where will I go? What will I do? It was supposed to be me and you, just me and you. You have me feeling like a pack of wolves. I don't just act your arch, you back, I'm all about the moon. You have me drowning in your love. What's the memories turn to dust? You have me feeling like a pack of wolves. I launch attack your arch, your back, come all about the moon. You have me drowning in your love. What's the to memories turn to dust. I'm typing kinda fast, cause I'm writing on my lunch break. I'm sorry for the typos, for the cap lock words, no space for the paragraphs. Visual stammer, poor grammar, frantic manner. You dropped a hammer on my head and now I'm dead, now I'm dead. Damn, you killed me with the words and many tears were shed. Now I'm sleeping with the worms and I'm dancing with the devil with two left feet doing the bogle. Ever since you left me, now I'm feeling like a nuisance. You're loading up a shooter cause you're gunning for solutions. Your outcomes don't include me, so the vision's kinda soothing. You're clearing out the closet, home improving. Now I'm screwing, trouble's brewing, so fluent in it. A mirror image of my past, now I'm living in it. I'm feeling livid. What is a life without you? You reply, what is a life without truth? Ooh. You have me feeling like a pack of wolves. I launch attack your heart, your back, come all around the moon. You have me drowning in your love. Watch the memories turn to dust. You have me feeling like a pack of wolves. I launch attack your heart, your back, come all around the moon. You have me drowning in your love. Watch the memories turn to dust. Come all around the moon. Drowning in your love. Pack of Wolves, das war nochmal ein Track hier von Dale zum neuesten Album Petals Have Fallen. Beats übrigens wurden unter anderem beigesteuert von Bonobo und auch von Mikachu. Erstaunlicherweise, die ja eher aus der Indie-Ecke kommt und das zeigt eigentlich auch, wie weit Dale über den Tellerrand des Hip-Hops blickt hier auf seinem neuesten Album. Das Ganze auch Album der Woche beim Sunday Service. Dazu mehr wie gewohnt auf der Homepage. Die Adresse kennt ihr alle, sundayservice.de. Tarwater ist ein Berliner Elektronikduo, bestehend aus Ronald Lippock und Bernd Jetztram. Die machen auch schon Musik seit locker mal 20 Jahren. Adrift heißt das neueste Album dieser Band und hier kommen sie mit The Tape. Thank you. Tja, das war doch mal Musik zum Ohren durchpusten. Das war eine Band namens Punch, die kommen aus San Francisco und haben gerade eine Platte veröffentlicht. They Don't Have to Believe heißt dieses Werk und ich habe mir für euch den kürzesten Song rausgesucht, weil ich wollte euch nicht zu lange quälen. Self-Help hieß der Song gerade eben und tja, war das Hardcore, war das Grindcore oder gibt es da schon eine andere Bezeichnung für? Schon Oldschool-mäßig, aber irgendwie dann auch mal wieder ganz nett, sowas zu hören zwischendurch als ja, kleinen Aufwecker vielleicht. Aufwecker gibt es ja nicht wirklich mit dem nächsten Song. Da gibt es eher eigentlich Post-Rock mit ganz, ganz viel Laut-Leise-Dynamik im Stile von Mogwai. Kennt ihr alle? In diesem Fall allerdings von einer großen Band aus Japan. Mono heißen sie. Gibt es auch schon seit vielen Jahren. 2001 erschien ihr Debütalbum Under the Pipal Tree und dann gab es ja diverse Platten, die Mono veröffentlicht haben und zuletzt waren sie auf großer Tour, haben in großen Städten, in großen Hallen gespielt mit Symphonieorchester und allem, was dazugehört. Und jetzt war die Frage, was kommt als nächstes, was kann man da noch draufsetzen? Und die Idee war, zwei Alben gleichzeitig zu veröffentlichen. Eins heißt Rays of Darkness, das andere The Last Dawn. Rays of Darkness ist schon sehr, sehr düster geworden, mit auch schon fast Songs, die Richtung, ich will nicht sagen Hardcore gehen, aber schon so in diese Richtung. Das zweite Werk, The Last Dawn, die letzte Dämmerung, ist dann schon noch ein Tick vielleicht heller, ein bisschen mehr mit Lichtblick dabei, was die Songs betrifft. Und die gefällt mir dann doch ein Tick besser hier bei Mono. Und der Track, den wir hier gleich hören werden, der ist dann auch locker mal 8 Minuten lang und bildet auch den Abschluss hier beim Sunday Service. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Und hier kommen Mono mit dem Track Cyclone von The Last Dawn. Euch allen viel Spaß dabei hier bei diesen 8 Minuten Dynamik, laut, leise, Stop, Go und Gitarrenwende ohne Ende.